Dialoge Seite 73. Eines der größten Geheimnisse besteht darin, sich der Vorurteile und Leidenschaften des Volkes zu bemächtigen, indem man eine Verwirrung der Grundsätze herbeiführt, die jede Verständigung unter denen, die dieselbe Sprache sprechen und die gleichen Interessen haben, unmöglich macht. Dialoge Seite 74. Vor allem muss es sich der Herrscher angelegen sein lassen, die Parteien zu zerstören, die kollektiven Kräfte überall, wo immer sie vorhanden sind, aufzulösen, die persönliche Tatkraft in allen ihren Äußerungen zu lähmen. In der Folge wird sich das Niveau der Charaktere von selbst senken und alle Arme werden gegenüber der Unterdrückung erschlaffen.